den Beat und die ganze Szene sieht uns. Du willst ein Haus, Mann, ich will eine gottverdammte Siedlung. Jetzt seid die MCs stumm, das ist Hitmusik. Und die Comic-Rapper üben sich jetzt weiter in den Kriegskunst. Doch ihr liebt uns, and one is dance, komm und Fans, komm jetzt doch. Ich winke einfach aus dem Phantom, dass ihr kein Band-Contest. Ich schreib, was ich denk, Songs, die bang, egal ob sie aus dem Fiat oder Bands kommen. Du bist nicht Batman oder He-Man, Mann, du bist nur das schlechte Glied in einer Kleber-Seal-Gang. Guck, ich schreib nur eine Zeile auf und der Beat brennt. Deutschrap ist das Piercing, das jetzt an meinem Glied hängt. Also feier das oder hast es halt. Das ist, was ich schreib, das ist, was ich schreib. Das ist, was ich denk und wofür ich steh, Jungs. All in 7-9-1, bleib in Bewegung. Ich schreib, was ich denk und ich denk, was ich schreib. Und ich denk, es ist Zeit, denn jetzt brennt, was ich schreib. Und du denkst, das ist leicht, doch du Clown, hörst den Sound. All in Nummer 1, schau, ich denk, was ich schreib. Guck, ich schreib, was ich denk und ich denk, was ich schreib. Und ich denk, es ist Zeit, denn jetzt brennt, was ich schreib. Und du denkst, das ist leicht, doch du Clown, hörst den Sound. All in Nummer 1, schau, ich denk, was ich schreib. M.I., glaub mir, ich mach das hier jeden Tag. Ihr erzählt irgendwas, nur damit ihr was zu reden habt. Ihr seid Vergangenheit, wie die Zukunft und die Gegenwart. Ihr könnt das Maul aufreißen, doch das hier ist der Gegenschlag. Ich hab nur das Beste verdient, gib mir einen Maybach. Mein Herz schlägt für diesen Shit, als wäre ein Bypass. Das ist wirklich kein Problem für mich, nein, das ist einfach. Du bist ein Spaß, ich bin kein Spaß. Jeder wartet jetzt noch auf das, was passiert. Also gib mir ein Stift und ein Blatt Papier. Es wird jetzt endlich Zeit, dass wir abgrasieren. Ich spitze, während ich mir meinen Sack massier. Die Leute hören uns zu, Homes, weil wir was zu sagen haben. Ich fick all euch Hater mit Lines, die euch auf den Magen schlagen. Ihr werdet launisch, so wie wenn Chicks grad ihre Tage haben. All in Nummer 1, hört zu, ihr geht gerade baden. Guck, ich schreib, was ich denk und ich denk, was ich schreib. Und ich denk, es ist Zeit, denn jetzt brennt, was ich schreib. Und du denkst, das ist leicht, doch du Clown, hörst den Sound. All in Nummer 1, schau, ich denk, was ich schreib. Guck, ich schreib, was ich denk und ich denk, was ich schreib. Und ich denk, es ist Zeit, denn jetzt brennt, was ich schreib. Und du denkst, das ist leicht, doch du Clown, hörst den Sound. All in Nummer 1, schau, ich denk, was ich schreib.